Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Dr. Jura Schiwago, der Moskauer Arzt, der sich in dem Versuch, sich den revolutionären Wirren zu entziehen, auf ein kleines Landgut in Sibirien zurückgezogen hatte, war von diesen Wirren dennoch eingeholt worden. Rote Partisanen hatten ihn gezwungen, auf ihrer Seite zu kämpfen. Er war dann aus dem Waldlager geflohen und mit verzweifelter Anstrengung nach Hause gekommen. Nach Hause. Das ist nicht das kleine Landgut seiner Frau, sondern der nahe Ort Juratino, wo Lara lebt, mit der er, um den Bearbeiter Ernst Schnabel zu zitieren, eine unausweichliche, ganz und gar unvergessliche Liebesgeschichte von Schicksalswegen hat. Mai, Juni, Juli 1922. Dr. Schiwago war in Juratino und er genas. Noch einmal genas er. Sein Ausbruch aus dem Waldlager der Roten Partisanen und seine verzweifelte Flucht über die winterliche Taiga hatten ihn seine Kraft gekostet. Er hatte dem Himmel geflucht, dass er ihn verlassen habe. Nun aber ließ sich der Himmel auf seinem Lager nieder und zwei Frauenarme legten sich um ihn. Es wurde dunkel vor seinen Augen. Larissa Antipova pflegte ihn gesund. Sie nährte ihn mit ihrer Fürsorge, mit ihrer Anmut und dem feucht atmenden Geflüster ihrer Fragen und Antworten. Ihre Liebe war sehr groß. Alle Welt liebt, ohne sich des Einmaligen dieses Gefühls bewusst zu werden. Sie aber empfanden und erkannten immer neue Geheimnisse einer im anderen und in dem Leben, das sie nun teilten. Der Sommer kam unvermerkt und er verging. Jura nahm seine Arbeit im Militärhospital von Juratino auf, aber im Augenblick, in dem er Laras Haus zum ersten Male verließ, stand die Welt wieder vor ihm. Und er spürte von Neuem, dass er ihr nicht gewachsen war. Im Oktober gestand er Lara: Ich werde meinen Dienst wieder aufgeben müssen. Es beginnt immer ganz wunderbar. Wir freuen uns über jede ehrliche Arbeit. Wie sollten wir sie nicht willkommen heißen? Arbeiten Sie mit uns, kämpfen Sie mit uns, forschen Sie mit uns. Und nach ein paar Tagen merkt man, dass alles Phrase ist und dass Sie einen beobachten. Wir müssen hier weg. Ich möchte dich nicht erschrecken, aber ich habe oft das Gefühl, als wenn ich bald verhaftet würde. Du hast sicherlich recht. Es lässt sich ausrechnen, was uns bevorsteht. Diese Revolutionen sind ja eine wie die andere. Zuerst sind sie ein Triumph der Vernunft und ein Sieg über die Vorurteile. Danach kommt die Herrschaft der Anpassungsfähigen. Die Intriganten bekommen ihre Chance, die Denunzianten tauchen auf. Das ist das Stadium, das wir erreicht haben. Zwei Wochen später brachte eine Haussuchung in der Stadt ein Waffenlager zum Vorschein. Man entdeckte eine gegenrevolutionäre Organisation. Aber der Schlag kam zu spät. Es hieß, die meisten der Beteiligten seien entkommen. Man kann nicht entkommen. Es gibt keine Flucht mehr. Man muss hier bleiben und das Ende abwarten. Und warum sollte man schließlich auch fliehen? Jura, bist du bei Sinnen? Bedenke doch eine Sekunde. Du bist der Sohn eines sibirischen Millionärs. Deine Frau ist die Enkelin eines hiesigen Großgrundbesitzers. Du warst bei den Partisanen und bist geflohen. Sag, was du willst. Es war Flucht. Du bist desertiert. Und jetzt fragst du, warum du fliehen sollst. Geh nach Moskau und suche dir dort Arbeit. Sie brauchen Ärzte. Ich liefe ihnen doch direkt in die Arme, wenn ich nach Moskau ginge. Du musst zu Tonja zurück. Und du? Ich bleibe hier. Ich werde mir hier eine Arbeit suchen. Meine Lage ist kaum sicherer als deine. Und ich habe auch Angst. Aber ich muss hier bleiben. Denn hier wird sich Paschas Schicksal entscheiden. Das weiß ich. Aber Pascha ist doch Strelnikow. Was soll Strelnikow schon passieren? Du weißt, dass er Feinde hat. Und jetzt ist sogar die Zeit sein Feind. Die Rote Armee hat gesiegt. Man schickt jetzt die Offiziere, die zu erfolgreich gewesen sind und allzu viel wissen, in die Wüste. Dabei können sie noch von Glück reden, wenn man sie nur fortschickt und nicht totschlägt. Weißt du, wo Pascha ist? Nein. Ich wage auch nicht, nach ihm zu fragen, denn sie fanden nach ihm. Er soll nach dem Siege seine Armee im Stich gelassen haben und sich hier im Ural versteckt halten. Aber lass uns von etwas anderem reden. Ich mag nicht weinen, und wenn ich nur noch ein Wort über ihn rede, dann weiß ich, dass ich weinen werde. Du liebst ihn noch immer. Aber Jurotschka, er ist doch mein Mann. Er ist doch nicht schuld daran, dass ich bin, wie ich bin. Wie bist du denn? Du bist der beste Mensch von der Welt. Ach, Jurotschka, ich weine und du kommst mir mit Salonkomplimenten. Wie ich bin? Ich bin zerbrochen. Ich habe für mein ganzes Leben einen Bruch in mir. Man hat mich zu früh zur Frau gemacht. Ich könnte mich töten. Ich könnte mich erwürgen, dass ich zu spät kam und nicht damals schon bei dir war. Es hat dich keiner beschützt. Du hast es gewusst. Ich will dir etwas sagen, Lara. Ich würde dich vielleicht weniger lieben, wenn du über nichts zu weinen hättest. Liebt man die, die nie gefallen sind? Du hast es gewusst. Ich habe es immer gewusst. Er hat mich beraubt und erniedrigt. Und seinetwegen habe ich Pascha verloren. Wer war es? Nein, antworte mir nicht. Ich weiß es. Ich habe ihn einmal gesehen. Du? Erinnerst du dich an die Nacht, als deine Mutter sich vergiften wollte? Ich war noch ein Kind, ein Gymnasiast. Und man nahm mich mit in euer Hotel. Du warst der Knabe, der an der Tür stand und mich anstarrte. Kamarowski war bei dir. Ja, das kann sein. Es war damals leicht, mich mit ihm zusammenzusehen. Warum errötest du? Weil es so seltsam klingt, wenn du seinen Namen sagst. Ich war mit einem Freund zusammen bei euch und er war es, der Kamarowski erkannte. Er war dabei gewesen, als mein Vater sich das Leben nahm und Kamarowski es nicht verhinderte. Jura? Verfolgt er dich auch? Ich hasse ihn. Aber ich hasse ihn deinetwegen. Und was redest du denn da? Liebe ich ihn denn? Ich ekle mich vor ihm. Kennst du dich so genau, Lara? Macht dich dein Ekel nicht abhängiger von ihm als von jedem Menschen, den du liebst? Was sagst du da? Hör nicht hin, was ich sage. Ich bin eifersüchtig auf ihn. Ich bin eifersüchtig auf alles, was dich berührt und berührt hat. Ich vergehe vor Eifersucht, Lara. Ich liebe dich doch. Einige Tage später sagte Lara zu ihm: Du musst weg, Jura. Du musst jetzt nach Moskau zurück. Jetzt? Warum? Versprichst du mir, dass du nach Moskau zurückgehst? Ich verstehe dich nicht, Lara. Warum muss ich nach Moskau? Ich kann dich nicht zwingen, Jura. Du musst nach Moskau zurück, weil ein Brief aus Moskau gekommen ist. Jura riss den zerknitterten Umschlag auf. Als er zu lesen begann, wusste er noch, in welcher Stadt, in welchem Hause er sich befand. Aber je länger er las, desto mehr ging ihm dieses Bewusstsein verloren. Jura, weißt du, dass wir eine Tochter haben? Aber Papa ist aus Russland ausgewiesen und wir werden mit ihm gehen. Ich weiß keinen anderen Weg, die Kinder zu retten. Das ist ein Unglück, denn du bist nicht bei uns. Doch man muss Gott für diese sanfte Form der Verbannung in einer so furchtbaren Zeit danken. Es hätte ja viel, viel schlimmer kommen können. Wo magst du jetzt sein? Ich schicke diesen Brief an die Adresse von Lara Antipova, denn ich glaube, dass du lebst und dass sie dich finden wird. Das sagt mir mein Herz und ich vertraue seiner Stimme. Das ganze Unglück ist, dass ich dich liebe. Du aber liebst mich nicht. Ich bemühe mich, den Sinn dieser Verurteilung zu finden, sie zu rechtfertigen. Ich wühle in mir und suche nach Gründen. Ich lasse unser ganzes Leben und alles, was ich von mir weiß, an mir vorüberziehen. Aber ich finde den Anfang nicht und kann mich nicht erinnern, wodurch ich dieses Unglück auf mich gezogen habe. Ich aber liebe dich. Höre, was ich dir sagen will. Auch wenn ich dich nicht liebte, so würde ich dennoch denken, dass es Liebe sei, was ich für dich empfinde. Einfach aus Angst davor, wie erniedrigend, wie vernichtend die Strafe der Nichtliebe ist. Obwohl noch nichts endgültig beschlossen ist, werden wir wahrscheinlich nach Paris gehen. Ich kann nicht mehr. Lass dich bekreuzigen für die ganze Zeit der unendlichen Trennung, der Prüfung, der Ungewissheit, für deinen ganzen langen, dunklen Weg. Ich klage dich nicht an. Kein einziger Vorwurf. Ich habe Larissa kennengelernt, ehe wir Varikino verließen. Sie war immer bei mir, wenn ich es schwer hatte. Ich bin ihr dankbar. Sie ist ein guter Mensch. Aber ich mache mir nichts vor. Sie ist das genaue Gegenteil von mir. Ich bin in diese Welt geboren, um das Leben zu vereinfachen. Sie aber, um es zu komplizieren und zu verwirren. Leb wohl. Ich muss schließen. Es wird Zeit, dass ich meine Sachen packe. Man ruft nach mir. O Jura, mein Geliebter, wir werden uns niemals, niemals wiedersehen. Jetzt habe ich diese Worte niedergeschrieben. Weißt du, was sie bedeuten? Man treibt mich zur Eile. Mir ist, als wäre man gekommen, um mich zur Hinrichtung zu führen. O Jura. Jura. Jura Schivago hob seine abwesenden, tränenlosen Augen. Sie sahen nichts. Sie waren leer vor Leid, ausgetrocknet vom Schmerz. Er sah nichts mehr. Nichts kam ihm zu Bewusstsein. Und draußen schneite es. Der Wind trieb den ersten Oktoberschnee durch die Luft. Weiß, weiß, ohne Ende. Ohne Ende. Im Dezember geschah etwas, was Jura Schivago seit langem geahnt hatte. Viktor Ippolitovich Kamarowski tauchte in Juratino auf. Woher wusste er, wo du bist? Gehörte so viel dazu, das zu erraten. Er weiß, dass ich hier wohne. Seit 10 Jahren weiß er es. Er kam heute Morgen und am Abend wollte er wiederkommen. Er möchte dich sprechen. Was will er? Ich habe nicht alles verstanden, was er sagte. Er beteuerte, dass wir in größter Gefahr seien und dass nur er uns retten könne. Ich will ihn nicht sehen. Jura, bleib hier! Um meinetwillen. Ich fürchte mich nicht vor ihm, aber erspare mir eine Begegnung unter 4 Augen. Ich bring ihn um, wenn du willst. Kamarowski kam aus dem Dezemberdunkel, ganz verschneit, im Pelz. Schnee klebte an seinem Bart. Kamarowski hatte sich früher rasiert, aber jetzt trug er einen Bart, was etwas närrisch, fast wie Karneval aussah. Er streckte ihnen beide Hände entgegen. Nehmen wir an, wir kennten uns, Dr. Schivago. Ich war der Freund Ihres Vaters, Sie werden es gehört haben. In meinen Armen ist er gestorben. Ein heftiger, ein ungestümer Mensch. Dem Äußeren nach zu urteilen, gleichen Sie mehr Ihrer Mutter. Larissa Antipova hat mich gebeten, Sie anzuhören. Was wünschen Sie? Was für ein Empfang. Nun, ich kann Sie verstehen, Sie gleichen einander ungemein. Ein harmonisches Paar im höchsten Grad. Ich bitte Sie, sich nicht in Dinge einzumischen, die Sie nicht angehen. Sie sollten nicht gleich in Flammen auffahren, junger Mann. Ihr Vater stand auch immer gleich in Flammen. Aber zur Sache. Sie sind Kinder. Leider sehen Sie nicht nur wie Kinder aus, Sie sind wirklich Kinder. Ich bin erst seit 2 Tagen hier. Aber ich habe mehr von Ihnen erfahren, als Sie sich träumen. Sie sind aufs Höchste gefährdet. Es gibt eine bestimmte kommunistische Mentalität. Mit diesem Maß kann sich nicht jeder messen lassen, aber niemand verletzt den Stil so offen wie Sie. Verstehe nicht, warum Sie die Gänse unbedingt aufscheuchen müssen, Dr. Schivago. Sie sind ein Witz in dieser Welt, eine Herausforderung. Ihre Sache. Sie sind ein freier Kosak, so heißt es wohl. Aber Lara ist nicht frei, sie hat ein Kind. Ich habe den ganzen Morgen geopfert, sie davon zu überzeugen, dass sie sich ernsthafter mit den Verhältnissen befassen müsse. Sie will nicht hören. Bitte, setzen Sie Ihre Autorität ein und versuchen Sie, Lara zu beeinflussen. Ich habe in meinem ganzen Leben niemanden zu beeinflussen versucht. Sie erinnern mich immer mehr an Ihren Vater. Er war auch so halsstarrig. Aber ich werde es kurz machen, wenn Sie durchaus wollen. Hören Sie also zu. Es stehen große Änderungen bevor. Man plant einen Übergang auf demokratischere Geleise, ein Nachgeben im Sinne der allgemeinen Gesetzmäßigkeit. Natürlich werden die Institutionen, die jetzt vor ihrer Ablösung stehen, sich noch einmal austoben und ihre eigenen lokalen Abrechnungen halten, ehe sie nichts mehr zu sagen haben. Ihre Vernichtung, Dr. Zhivago, steht bevor. Ihr Name steht auf der Liste. Ich habe einen Vorschlag. Die politischen Kräfte der gestürzten Regierung und die weißen Generäle konzentrieren die Überreste ihrer Armeen an der Küste des Stillen Ozeans. Die Sowjetmacht schließt die Augen vor dem Entstehen dieser fernöstlichen Republik. Ein solches Gebilde wird ihr vorteilhaft sein. Sie betrachtet es als einen Pufferstaat zwischen dem roten Sibirien und der Außenwelt. Man kennt mich nun in Wladiwostok und ich wurde gebeten, der neuen Regierung als Justizminister beizutreten. Ich habe eingewilligt und bin auf der Reise dorthin. Das alles geschieht, wie ich schon andeutete, mit stillschweigendem Einverständnis der Sowjetregierung. Aber es wäre falsch, darüber zu sprechen. Ich kann Sie und Larissa mitnehmen. Larissa hatte die Sprechenden stumm angestarrt. Plötzlich warf sie ein. Wir mussten ihn anhören. Siehst du es ein, Jura? Du bist sehr vertrauensselig, Lara. Ich will nicht behaupten, dass Sie uns an der Nase herumführen, Kamarowski. Aber glauben Sie im Ernste, ich könnte mich in Ihre Hand begeben? Was Lara betrifft, so ist das eine andere Sache. Sie wird sich Ihren Vorschlag überlegen müssen. Du weißt, dass ich ohne dich nicht mit ihm fahren werde. Ist das dein Ernst? Jura. Dann ist die Sache erledigt. Es ist spät, Kamarowski, Sie müssen gehen. Ich möchte jetzt schlafen. Sie setzen mich vor die Tür? Wie soll ich jetzt eine Unterkunft finden? Das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Niemand hat Sie zurückgehalten. Als Kamarowski gegangen war, sagte Jura, du hast noch Zeit, dir seinen Vorschlag zu überlegen, Lara. Er wird nicht weggehen, ehe nicht alles für ihn verloren ist. Du wirst nicht mitkommen. Nein. Dann ist alles für ihn verloren. Und was tun wir? Wir können hier nicht länger bleiben. Lass uns nach Varikino gehen. Jetzt? Mitten im Winter? Ich habe keine Angst vor dem Winter. Lass uns nach Varikino gehen. Dort kennt uns keiner. Dort gibt es keinen, der uns kennen könnte. Wann wollen wir fahren? Wir fahren? Oh, Jura, ich bin glücklich. Wenn wir in Varikino sind, werde ich dir etwas sagen. Jura schaute sie an. Würde sie ihm sagen, dass sie ein Kind von ihm erwartete? Ich weiß, was du mir sagen wirst. Du weißt es? Oh, ich bin glücklich, Jura. Sie verließen am Morgen die Stadt. Sie flohen. Sie flohen vor dem Stadtsowjet und vor Kamarowski, vor den Drohungen und vor dem Ausweg. Das Haus in Varikino lag im tiefen Schnee. Die Tür war versperrt, sodass sie aufbrechen mussten. Zu ihrer Überraschung fanden sie die Zimmer aufgeräumt. In der Küche lagen Streichhölzer, Kerzen, Tee, Konserven in großer Menge und vor dem Ofen war trockenes Brennholz aufgeschichtet. Alles deutete darauf hin, dass während Laras Abwesenheit jemand im Hause gewohnt hatte. Bis tief in die Nacht hinein waren sie beschäftigt, sich einzurichten. Es war Mitternacht, als Lara und Katjenka endlich einschliefen. Jura Zhivago genoss die Stille ringsum. Das Gefühl süß atmenden Lebens. Das Lampenlicht fiel auf sein Schreibheft. Vor dem Fenster war die blaue Winternacht. Der flüchtige Schneeglanz der Wiese schien im Vollmondlicht zu einer schweren, weißen Flüssigkeit zu werden. Die Nacht war unbeschreiblich schön. Jura setzte sich an den Tisch. In großen Zügen, in Linien, die immer weiter und klarer wurden, schrieb er seine alten Gedichte nieder, deren er sich entsann, den Weihnachtsstern, Die Nacht im Schnee und andere Verse, die er später vergaß und die nie wiedergefunden wurden. In dieser Stunde fühlte er, dass er nicht mehr er selber war. Etwas anderes tat seine Arbeit. Der Augenblick des Weltgeistes und der Poesie. Und er selbst fühlte sich nur als Mittel und Hebel. O Gott, dachte er, ich danke dir. Du lässt mich über diese wunderbare Erde gehen, unter deinen Gestirnen leben, zu Füßen dieser vernunftlosen, demütigen, unglückseligen, wundervollen Schönheit, die anzustaunen ich nicht müde werde. Es war 3 Uhr in der Nacht, als er die Feder hinlegte. Die Spannung wich von ihm, und er fand zu sich selbst zurück, glücklich und ruhig. Plötzlich vernahm er in der Stille einen klagenden, wehen Ton. Er riss seinen Pelz vom Haken und stürzte zur Tür. Das weiße Mondfeuer, das den Schnee überströmte, blendete ihn. Zunächst vermochte er nichts zu erkennen. Nach wenigen Augenblicken kam es wieder, dieses lange, hungrige, winselnde Geheul. Und da gewahrte er mitten im Schnee 4 langgestreckte Schatten. Die Wölfe standen in einer Reihe, mit emporgehobenen Köpfen, die Schnauzen dem Hause zugewandt. Und so heulten sie den Mond an. Sie standen einige Minuten. Dann trabten sie weiter wie Hunde mit hängender Rute. Sie verschwanden. In der nächsten Nacht wagten sich die Wölfe noch näher an das Haus heran und verschwanden zögernder, als sie Jura gewahrten. Diesmal waren es auch mehr. Lara stand mitten im Zimmer, als Jura zurückkehrte. Sie war im Nachthemd. Tränen der Angst liefen über ihre Wangen. Hörst du? Hunde. Ich habe Angst. Lara, wie kannst du dich fürchten? Sie streckte die Arme nach ihm aus. Aber ehe sie ihn erreichte, ließ sie sie sinken und setzte sich mutlos aufs Bett. Das Wolfsgeheul kam wieder. Es sind Wölfe. Jura gab keine Antwort. Nach einer Weile sagte er, Lara, unsere guten Tage hier sind gezählt. Ich werde dich nach Juratino zurückbringen. Lass uns Abschied nehmen von allem, was wir geliebt haben, von unseren Hoffnungen, Abschied voneinander. Ich hatte gehofft, dass wir hier einige Zeit bleiben könnten, aber ich glaube nicht mehr, dass wir durchhalten werden. Man wird uns trennen, man wird uns weiter treiben. Wollen wir ihnen nicht zuvorkommen und auseinandergehen, solange wir noch voneinander Abschied nehmen können? Du musst zu deinem Mann. Wo ist er denn? Und was wirst du tun? Ich weiß nicht, wer er ist. Ich sehe Strelnikov immer noch vor mir. Aber wer er ist, weiß ich nicht. Erzähle mir von ihm. Ich habe dir doch von ihm erzählt. Habe ich dir auch gesagt, dass ich ihn noch einmal gesehen habe? Wann? Kurz ehe ihr kamt, du und Tonja, hier in Juratino. Er wohnte die ganze Zeit über in seinem Panzerzug, aber seine Kommandantur war in der Stadt. Und auf dem Wege in die Stadt sah ich ihn einmal. Er hatte sein ehrliches, schönes, entschlossenes Gesicht. Ich habe nur eine Änderung bemerkt. Sein Gesicht war wie erstarrt. Es war zu einem Prinzip geworden, zu einer Idee. Das hat mich entsetzt. Jura, ist er verdammt? Du hast nicht versucht, ihn zu sprechen? Er wurde zu sehr bewacht. Was hätte es mir auch geholfen, wenn ich ihn gesprochen hätte? Ach, Jura, ich habe so viel über ihn nachgedacht. Ich war seine Jugendliebe. Wir waren in derselben Straße aufgewachsen. Wenn er mich sah, erstarrte er. Er konnte nicht atmen. Es ist nicht gut, dass ich dir das sage, aber es wäre noch schlimmer, wenn ich so täte, als wüsste ich es nicht. Wir waren sehr verschieden. So sehr wie du und ich einander gleichen. Und ich habe ihn damals in meinem Herzen erwählt. Ich wollte mein Leben mit diesem wunderbaren Knaben vereinen, wenn wir erst groß wären. Und in meinem Innern hatte ich mich ihm lange verlobt. Was hat euch auseinandergerissen? Oh, das ist schwer zu beantworten. Wir zogen nach Juratina, als wir heirateten. Aber wir hätten nicht heiraten sollen. In unserer ersten Nacht hat er gemerkt, dass ich nicht die war, von der er geträumt hatte. Nicht der Mensch, aus dem er einen Menschen machen konnte, sondern ein zerbrochener, ein fertiger, zerbrochener Mensch. Er ging in den Krieg, obwohl es kein Mensch von ihm verlangte. Er ging fort, um mich von sich zu befreien. Jura, ich will dir etwas sagen. Wenn Pascha noch einmal Pascha Antipow würde, wenn er aufhörte zu morden und Aufruhr zu stiften, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, wenn irgendwo in der Ferne, am Rande der Welt, durch ein Wunder das Fenster unseres Hauses aufleuchtete, ich würde auf Knien zu ihm hinkriechen. Ich liebe dich, Jura, aber es ist wahr. Trotzdem ist es wahr. Es ist dieselbe Stimme, die dich zu Tonja treibt. Was sind wir doch armselig. Was sollen wir tun? Lara, wir wollen uns noch einmal alle unsere geheimen Worte sagen, die wir uns gesagt haben, des Nachts. Es ist kein Zufall, dass du am Ende meines Lebens stehst. Du, mein geheimer, verbotener Engel. Unter einem Himmel voll Krieg und Revolution. Es ist lange her, dass ich dich zum ersten Mal sah, in deinem braunen Schulkleid, im Dunkel des Gasthauszimmers. Aber als ich dich damals sah, angestrahlt von der Kerze in Kamarowskis Hand, damals habe ich deinen Zauber begriffen. Ich habe so oft versucht, dieses Leuchten, das damals in mir begann, diesen allmählich dunkler werdenden Strahl, den sterbenden Ton mit Namen zu nennen, die seither in mir sind und für mich der Schlüssel wurden zu allen Augen dieser Welt. Aber es gibt keinen Namen dafür. Ach, Jura, was habe ich nur geredet? Erinnere mich immer daran, dass ich dir untertan bin und nicht denken soll. Ach, dieser Krieg! Wir haben die Zeit noch erlebt, als Frieden war, als es die friedlichen Ideen noch gab. Alles, was das Gewissen uns sagte, war natürlich und richtig. Dass ein Mensch von einem anderen umgebracht wurde, Mord und Totschlag, das alles gab es nur in Tragödien und in Romanen, in der Welt der Detektive und in den Zeitungsnachrichten. Und plötzlich dieser Sprung in den Wahnsinn, in diesen epidemischen Wahnsinn, in diese Verherrlichung des Totschlags. Ich weiß kaum noch, wie es anfing. Aber damals kam die Unwahrheit über Russland. Oh, Jura, Jura, dass wir das Vertrauen in den Wert unserer eigenen Überzeugung verloren, das war das schlimmste Übel und die Wurzel des Elends. Wir glaubten, die Zeiten der eigenen Entscheidungen seien vorüber und wir müssten im Chor leben, nach absoluten Rezepten, die andere erdacht hatten. Die Herrschaft der Phrasen begann und die Phrasen waren zuerst monarchistisch und dann waren es die Phrasen der Revolution. Es ist alles wie Spreu zerstoben. Die Ordnung, das Alltägliche, alles Gewohnte. Die Familien zerfielen, deine, meine. Es blieb nichts als die Liebe, die nackte Liebe. Und sie bebt und zittert im Frost und drängt sich zur Herzensangst, die ebenso nackt ist wie sie. Wir sind wie die beiden ersten Menschen. Adam und Eva sind wir. Nichts schützt uns. Und wir haben kein Dach über uns. Und wir beide, du und ich, sind die einzige Erinnerung an alles, was Jahrtausende geschaffen haben. Und im Gedanken an die dahingeschwundenen Wunder atmen wir und lieben wir und weinen und halten uns aneinander und werden zueinander hingerissen. Jura, im Buch des Schicksals stehen wir auf derselben Zeile. Als Jura wenige Tage später aus dem Stall kam, wo er Holz gehackt und das Pferd gefüttert hatte, stand Kamarowskis Schlitten vor der Tür des Hauses. Jura, wo warst du denn? Wir müssen doch packen. Guten Tag, Jura Schivago. Trotz der Grobheiten, die Sie mir an den Kopf geworfen haben, bin ich wiedergekommen. Setzen Sie sich, Kamarowski. Wie kannst du nur fragen, Lara? Ich war doch im Stall. Sagen Sie es ihm, Viktor Ippolitowitsch. In Joatino steht ein Dienstzug der fernöstlichen Regierung. Er traf gestern aus Moskau ein und wird morgen weiterfahren. Wir werden sehr bequem reisen. Nehmen Sie nur das Notwendigste mit, was Sie gerade zur Hand haben. Fahren Sie in Gottes Namen, wenn Lara will. Was mich betrifft, so seien Sie unbesorgt. Ich bleibe hier. Sie bleiben unerbittlich? Dann möchte ich Ihnen mit Laras Einverständnis noch ein paar Worte unter vier Augen sagen. Bitte. Strelnikow ist gefangen. Das Urteil ist bereits vollstreckt. Sagen Sie Lara nichts davon. Sie würde den Verstand verlieren. Jetzt geht es nicht anders. Jetzt muss sie fort. Sie weigern sich, uns zu begleiten? Ich habe es schon gesagt. Aber ohne Sie wird sie nicht fahren. Nehmen Sie Lara und Katja in Ihren Schlitten und fahren Sie voraus. Ich werde ihr sagen, ich folgte ihr mit unserem eigenen Pferde. Und Sie werden uns nicht folgen? Natürlich nicht. Nehmen Sie sich in Acht. Es gibt hier Wölfe. Ich weiß. Ich habe ein Gewehr bei mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe sie aufgegeben. Verraten. Ich habe sie ihm abgetreten. Lara! Lara! Der Wind. Dieser Wind. Der Wind zischte über den Schnee. Sie hatten kaum Abschied voneinander genommen. Jura hatte ihr nur gewinkt und sich abgewendet. Jetzt stand er in der Haustür. Da sind sie. Seine Lippen flüsterten ihren Namen, als der Schlitten wie ein Pfeil davonschoss. Als er über der blauen Linie der Schneewehen noch einmal erschien, kreiste die Sonne purpurrot über der Taiga. Danach stürzte sie taumelnd hinter den Horizont. Und noch etwas geschah an diesem Tage. Die Tür ging in der Nacht. Schritte. Die Zimmertür. Wer sind Sie? Wen suchen Sie? Sie kennen mich nicht? Jura starrte den Mann an, der vor ihm stand. Er war schön und hochgewachsen. Über die Schulter hing ihm ein Gewehr. Kann ich Sie kennen? Strelnikow! Sie haben mich nicht erwartet. Lara ist nicht mehr hier. Heute Nachmittag... Ich weiß es. Übrigens, als ich den Namen Schivago hörte und hörte, dass Sie bei Lara lebten, ist mir unter den Tausenden von Gesichtern, die ich im Laufe der Jahre gesehen habe, das Ihre wieder eingefallen. Komisch, nicht? Und da haben Sie bedauert, dass Sie mich nicht damals erschießen ließen. Natürlich. Ich hatte Sie übrigens hier im Hause erwartet. Lara und Sie. Der Tee, die Konserven, die Sie wohl gefunden haben, gehören mir. Haben Sie hier noch eine von den Kerzen? Ich sehe sie ja kaum. So ist es besser. Das ist Ihr Gesicht. So sehen Sie aus. Übrigens, Sie müssen morgen früh hier verschwinden, wenn Sie sich retten wollen. Man hat mich eingekreist. Und dass ich hier bin, verwickelt sie in meine Angelegenheiten. Sie haben nicht versucht, Lara zu sehen? Nein, sie kam zu spät. Als Sie mit Lara kamen, hatte ich mir schon im Wald eine andere Unterkunft suchen müssen. Man ist mir auf den Fersen. Und ich möchte andere nicht in meine Angelegenheiten verwickeln. Sie redeten die halbe Nacht. Sie redeten, wie nur russische Menschen miteinander reden können. Das Reden war die Krankheit der Zeit, die Krankheit der Revolution. Kein Mensch hatte ein reines Gewissen. Mit gutem Grunde konnte sich jeder schuldig bekennen. Für alles. Im Geheimen waren sie alle Verbrecher. Sie gerieten ins Fantasieren. Unter dem Druck der Angst versetzten sie sich in eine metaphysische Trance, in eine Leidenschaft zur Selbstbezichtigung, der man nur die Zügel schießen zu lassen brauchte, um ihr nie wieder Einhalt gebieten zu können. Wie viele solcher vor dem Tode gegebene Aussagen hatte Strelnikow in diesen Jahren gehört? Jetzt redete er selber. Vom Krieg, von der Revolution, von seinen Kämpfen und Siegen und dem letzten Sieg, der seine Niederlage war. Neue Leute aus Moskau waren da plötzlich an der siegreichen Front aufgetaucht und er war geflohen, ehe sie sich seiner bemächtigen konnten. Nach 1000 Entbehrungen und Abenteuern war er in Varikino angekommen und hatte auf Lara gewartet. Jetzt ist es aus. Aus. Man hat mich aufgespürt. Hören Sie, die Kerze ist aus. War es die letzte? Ich mag das nicht. Ich mag die Dunkelheit nicht. Gott sei Dank. Haben Sie etwas zu essen? Jura gab ihm zu essen. Danach begann Strelnikow wieder von der Revolution zu reden. Plötzlich aber unterbrach er sich. Das ist alles nichts für Sie. Sie können es nicht verstehen. Sie sind in einer anderen Welt groß geworden. Und die Welt, die ich meine, die kennen Sie nicht. Aber es gab sie, diese Welt. Eine Welt der Vorstädte, der Bahngleise und Arbeiterkasernen. Schmutz und Enge. Es war eine Schande, ein Arbeiter zu sein. Und wie hat man unsere Frauen behandelt? Es gab da diese lachende, ungestrafte Gemeinheit der Muttersöhnchen, Stutzer und Studenten. Mit einem Witz setzen sie sich über Tränen der Beleidigten und Verführten hinweg. Ha, was für ein Olympiatum. Ich bin der Sohn eines Arbeiters. Für uns war das Leben ein Feldzug. Und für die, die wir liebten, haben wir Berge versetzt. Und obwohl wir ihnen nichts gebracht haben als Not und Kummer, so haben wir sie doch nicht gekränkt. Denn wir waren die größeren Märtyrer. Glauben Sie denn, Schiwago, es habe das alles nur in Moskau gegeben, nur in Russland? Nein, nein! Diese Straßen gehören zur Epoche. Das hat es überall gegeben, in der ganzen Welt. Und es hat uns geeint. Wir haben rebelliert. Wir gingen auf die Barrikaden. Wir zerbrachen uns die Köpfe, wie wir die Würde der Armen verteidigen könnten. Der Marxismus kam und dann erschien Lenin. Er schuf das neue, das unauslöschliche, gewaltige Russland, dessen Bild in der ganzen Welt plötzlich Erlösung bedeutet. Erlösung von allem Missgeschick. Aber was sage ich Ihnen da? Für Sie ist es alles leeres Gerede. Aber ich bin zwischen Barrikaden aufgewachsen. Und zwischen Barrikaden habe ich Lara zuerst gesehen. Sie war noch ein Kind. Aber die Erregung des Jahrhunderts konnte man damals schon in ihren Augen lesen. Alle Fragen, alle Tränen und Kränkungen, alle Impulse, die ganze aufgehäufte Rachgier und aller Stolz stand in ihrem Gesicht. In ihrem Namen hätte man eine ganze Anklage gegen das Jahrhundert in die Welt schreien können. Sie schlagen die Augen nieder. Was haben Sie für Lara geleistet? Um dieses Mädchens willen bin ich auf die Universität gegangen. Ihretwegen habe ich Bibliotheken gefressen. Mit ihr kam ich hierher nach Juratino. Und für sie bin ich in den Krieg gegangen. Und nach dem Kriege habe ich es mir zunutze gemacht, dass sie mich für tot hielt. Ich habe mich in die Revolution gestürzt, um alles Leid, das Lara erduldet hatte, um jede kummervolle Erinnerung in ihrem Herzen auszulöschen und zu vergelten. Denken Sie, es hat mich nichts gekostet, Lara und unser Kind nicht wiederzusehen? Aber ich dachte, ich müsste zuerst meine Arbeit tun. Was würde ich jetzt dafür geben, wenn ich nur einen einzigen Blick auf Sie werfen dürfte? Ich weiß, dass Sie Lara geliebt haben. Aber wussten Sie auch, wie sehr sie liebte? Was sagen Sie? Lara hat sie geliebt. Wie kommen Sie darauf? Sie hat es mir gesagt. Ihnen? Ja. Verzeihen Sie, ich weiß wohl, dass Sie mir die Bitte nicht erfüllen können, aber wenn es in Ihrer Kraft liegt, wenn Sie die Kraft dazu haben, so versuchen Sie, sich Ihrer Worte zu erinnern. Was hat sie gesagt? Sie sagte, wenn in der Ferne noch einmal das Bild des Hauses auftauchen würde, das sie mit Ihnen geteilt hat, sie würde sich auf den Knien zu dieser Schwelle hinschleppen. Strelnikow war aufgesprungen und ans Fenster getreten. Nach einer Weile fuhr er herum, ergriff Juras Hände und presste sie an seine Brust. Ich will Sie nicht weiter ausfragen. Nur gehen Sie nicht fort. Lassen Sie mich jetzt nicht allein. Ich werde bald selber gehen. Sie lieben sie. Vielleicht werden Sie sie einmal wiedersehen und ihr dann... Aber wozu? Es ist ja Wahnsinn. Sie werden kommen. Sie werden sich auf mich stürzen. Brüllend. Sie werden mir den Mund zuhalten. Wer wüsste denn besser als ich, wie man so etwas macht? Als Jura spät am Morgen erwachte, wusste er nicht sogleich, wer er war, wo er war und in welcher Welt er sich befand. Plötzlich fiel ihm Strelnikow ein. Er fuhr hoch. Strelnikows Mütze lag auf dem Tisch. Er war verschwunden. Jura sprang aus dem Bett und stürzte zur Tür. Draußen lag Strelnikow im Schnee. Feine Blutstropfen waren von seiner Stirn in den Schnee gefallen und zu kleinen roten Kugeln verschmolzen, die aussahen wie die gefrorenen Beeren der Eberesche. Er hatte sich erschossen. Was nun noch bleibt, ist, Jura Schiwagos einfache Geschichte zu vollenden. Von den 8 oder 9 letzten Jahren seines Lebens zu erzählen, als seine Kraft ihn verlassen hatte und er verkam. Sein ärztliches Wissen schwand dahin, auch seine schriftstellerischen Fähigkeiten büßte er ein. Für kurze Zeit erhob er sich zwar aus dem Zustand der Niedergeschlagenheit und des Verfalls noch einmal, gewann noch einmal etwas von seiner alten Lebhaftigkeit zurück, aber bald verlöschte seine Kraft und er sank zurück in die Teilnahmslosigkeit sich und aller Welt gegenüber. Unter den Gedichten, die man nach seinem Tode bei seinen Papieren gefunden hat, ist eines, das über die Stimmung, die ihn in diesen Jahren beherrschte, mehr sagt als die dürftige Geschichte, die wir erzählen können. Es heißt Hamlet. Geschwätz verlosch. Ich trat hinaus auf die Bühne. Am Türpfosten lehnend erhasche ich im fernen Widerhall, was meiner Zeit geschehen wird. Nachtdunkel ist auf mich gelegt durch das Visier von 1000 Operngläsern. Ist's möglich, Abba, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich lieb dein eigenwilliges Planen und bin bereit, die Rolle auch zu spielen. Doch jetzt beginnt ein anderes Drama und nur für diesmal lass mich frei. Der Handlungsablauf längst schon ausgedacht und unausweichlich ist des Weges End. Ich bin allein. Rings um mich Pharisäer. Das Leben, Leben, ist kein Gang durchs Feld. Jura Schiwago war zu Fuß nach Moskau gekommen. Er hatte unterwegs alle seine Kleider hingegeben für Brot. und er unterschied sich in seinen Lumpen bald nicht mehr von den unzähligen Rotarmisten, die über die großen Straßen Russlands nach Moskau strömten. Die Hälfte aller Dörfer, die er durchwanderte, war verwüstet, wie nach dem Durchzug feindlicher Truppen. Die Felder lagen verlassen da, die Ernte war nicht eingebracht worden, das Korn war überreif und floss aus schweren Ähren zu Boden. Jura stopfte sich den Mund mit Körnern voll, die er mit Mühe zwischen den Zähnen zerrieb. So ernährte er sich in seinem Elend, da er keinen Weg wusste, sich aus den Getreidekörnern einen Brei zu kochen. Jura Schiwago hatte niemals in seinem Leben den Roggen so unheilverkündend braun gesehen. Über diese dunkel glühenden Felder, die ohne Flamme zu brennen schienen, über diese schweigenden Äcker, die lautlos schrien in ihrer Not, wölbte sich in kalter Klarheit der grenzenlose Himmel. Alles war in einer langsamen, gleichmäßigen, drängenden Bewegung. Der Fluss strömte dahin, der Weg floss vom Horizont heran. Jura Schiwago warf sich gegen die heranströmende Straße. Aber hinter ihm waren auch die Felder in Bewegung. In Lumpen gekleidete Bauernkinder schlichen ihm nach. Sie warfen sich Blicke zu. Sie schienen sich stumm miteinander zu verständigen, wann sie über den einsamen Mann herfallen sollten. Seltsamerweise gingen die Kinder nicht in die Wälder. Je näher Jura dem Waldrand kam, desto weiter blieben sie zurück, kehrten endlich um und verschwanden im braunen Korn. Wald und Feld waren Feinde. Die Felder, die der Mensch verlassen hatte, waren der Vernichtung preisgegeben. Seine Abwesenheit lag wie ein Fluch über ihnen. Aber die Wälder, von denen die Hand des Menschen genommen war, atmeten und lebten herrlich auf, wie Gefangene, denen die Freiheit wiedergegeben ist. Im Walde wohnte Gott, aber im verkommenen Korn züngelte das böse Lächeln des Teufels. Was Juras Ankunft in Moskau betrifft, so fanden sich unter seinen Papieren später folgende Notizen. Als ich im Herbst 1923 nach Moskau zurückkehrte, fand ich es verödet und halb zerstört. So war es aus den Prüfungen der Revolution hervorgegangen, so ist es bis heute geblieben. Die Bevölkerung ist spärlich geworden. Neubauten gibt es nicht. Die alten Häuser verfallen. Aber selbst im Verfall bleibt Moskau eine große, moderne Stadt und ein Zentrum des Lebens. Die Symbolisten Alexander Blok, Verharen und Whitman haben, um eine große Sache groß zu beschreiben, zu einem seltsamen Stil gegriffen. Sie zählten äußerlich unvereinbare Gegenstände auf. Sie brachten sie nicht in eine Ordnung, sondern in eine musikalische Reihe. Und das war auch eine Ordnung. Die Ordnung des Sehens, die Ordnung der Eindrücke, so wie die Natur sie auf uns ausübt. Wie diese Bilderreihen und Versfolgen wog das Leben in den Moskauer Straßen an mir vorüber. Welche Verwandlung! Es gab einmal die geschäftigen Straßen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Spaziergänger trieben vorüber, Kutschen und Karossen. Um die Jahrhundertwende lösten die Straßenbahnen sie ab. Für das Hirtenidyll war hier kein Raum. Die Einfalt des Idylls ist eine falsche Einfachheit, ist literarischer Betrug, artifizielle Manier, theoretisches Phänomen. In diesen Idyllen gab es nie wirkliches Leben. Sie speisten sich aus dem Wust akademischer Bücherschränke. Die Sprache der Städte aber ist eine lebendige, vom Leben geformte Sprache. Und auf natürlichste Weise stimmt sie mit dem Geist der Zeit überein. Ich wohne hier an einer belebten Straßenkreuzung der Stadt. Es ist Sommer. Das Pflaster glüht vor Hitze. Das Sonnenlicht bricht sich an tausend Fenstern und zerstrahlt in Reflexen. Wolken und Boulevards blühen auf. Ganz Moskau blüht auf, wirbelnd, von der Sonne geblendet. Manchmal ergreift mich ein Schwindel. Und ich spüre, dass ich auch andere Menschen in diesen Taumel stürzen muss. Dazu hat mich diese Stadt erzogen. Dafür habe ich die Mittel der Kunst in der Hand. Tag und Nacht lärmen die Straßen, und sie gehören zur Seele unseres Zeitalters, wie die Ouvertüre und der noch immer geschlossene Bühnenvorhang, das Geheimnis mit Dunkelheit verhüllend, im Rampenlicht glühend, zu dem Stück gehören, das nun beginnt. Die Stadt, die vor meiner Tür und vor meinen Fenstern brandet und tost, ist die gewaltige Einleitung unseres Lebens. Und das sind die Züge, die ich ihrem Bilde geben will. An dieser Stelle brechen die Aufzeichnungen ab, die Jura Zhivago vermutlich im Jahre 1929 notiert hat. Er kam nicht mehr dazu, das Stück niederzuschreiben, das sich hinter dieser Flut von Andeutungen und wirren Verheißungen ankündigte. Auch über sein Schicksal verraten seine Papiere nichts. Und er hatte eines, so fadenscheinig es war. Man hat ein Geschick, solange man lebt. Und Jura Zhivagos Geschick war es, dass ein Mädchen zu ihm zog und bei ihm blieb. Es war die Tochter eines Hausverwalters, und er hatte sie kennengelernt, als er in der Wohnung des Hausmeisters Wasser holte, um sich einen Vorrat für den Winter zu schaffen, wenn die Wasserleitung eingefroren sein würde. Der Hausmeister war ein brummiger, gemütlicher Mann. Er saß mit seiner Familie beim Essen, als Jura mit seinen beiden Eimern eintrat. Nimm nur, Genosse Doktor, nimm nur. Das Wasser haben wir ja umsonst. Hier wird nicht gefeilscht. Am Tische wurde gelacht. Als Jura wiederkam, rief der Hausmeister: Hey du, Genosse Doktor, Sie wollen wissen, wer du bist? Ich habe es Ihnen gesagt, aber Sie wollen es nicht glauben. Es ist ja auch eine Schande. Da hast du nun studiert und wofür? Für nichts und wieder nichts. Aber als Jura Zhivago zum dritten Male kam, fing der Hausmeister an, ein Gesicht zu ziehen. Einmal sollst du noch Wasser haben, aber dann ist Schluss. Die Kirche muss ja im Dorf bleiben. Sei froh, dass du hier eine Fürsprecherin hast, unsere Jüngste da. Die hält dir die Stange. Aber Vater, wenn er doch seine Wäsche waschen muss. Was sagst du? Wäsche wäscht er? Der Genosse Doktor wäscht Wäsche? Hohohoho, Genosse Doktor, ich schicke Ihnen Marina. Die wird Ihnen die Wäsche schon waschen. Du brauchst keine Angst zu haben, Töchterchen. Er ist ein Doktor. Er ist zartfühlend. Er ist nicht wie die anderen. Lassen Sie das, Markel. Marina ist doch keine Magd. Ich komme schon zurecht. Sie wollen nicht, dass ich komme? Und wenn ich mich bei Ihnen einladen würde, würden Sie mir dann die Tür weisen? Marina hatte eine schön klingende Stimme. Aber diese Stimme war nicht eins mit ihr. Sie war mehr als sie. Sie war ihr Schutzengel. Am nächsten Tage klopfte es an Jura Zhivagos Tür. Er ließ Marina ein und sie brachte sein Zimmer in Ordnung. Sie kam wieder und eine Woche später blieb sie bei ihm über Nacht und kehrte nicht mehr in die Wohnung ihres Vaters zurück. Jura Zhivago sagte später manchmal im Scherz, ihre Verbindung sei ein Roman von 20 Eimern gewesen. So wie es andere Romane gäbe, die aus 20 Kapiteln bestünden. Marina vertrieb dem Doktor die Grillen, die Einfälle und Bedrückungen eines gescheiterten Menschen, der sich seiner Niederlage bewusst ist, die Unordnung und den Schmutz, in dem er stecken geblieben war. Sie ertrug seine Empfindlichkeit, seine Depressionen, seine schlechte Laune. Ihre Selbstaufopferung reichte aber noch weiter. Als er ganz verarmt war, gab sie auch ihren Dienst auf, und sie begleitete ihn von Tür zu Tür auf Suche nach Arbeit. Sie fegten die Straße für fremde Leute, sie hackten Holz für Künstler und Wissenschaftler, die gute Beziehungen zur Regierung hatten und für Leute, die durch Spekulationen reich geworden waren. Moskau hatte mit der Stadt, in der er seine Jugend verbracht hatte, nichts mehr gemein. Es war eine neue, erschreckende Welt für ihn. In den alten Straßen gingen unbekannte Menschen. Das Haus der Gromekos, in dem er so viele Jahre verbracht hatte, war eine Mietskaserne voll unentzifferbarer Gesichter geworden. Endlich im Frühjahr 1929 traf er doch einen Freund aus der alten Zeit wieder, Mischa Gordon. Und mit ihm und Inokenti Dudorov verbrachte er nun viele Abende in russischen Gesprächen, wie er sie bei sich nannte. Sie saßen in Mischa Gordons engem Zimmer, redeten, schrien, gestikulierten. Sie schwatzten, wie ehemalige Schulkameraden zu sprechen pflegen, die nicht mehr wissen, wie viele Jahre ihre Freundschaft schon dauert. Es ist nicht schwer, sich diese Gespräche vorzustellen. Sowohl Gordon wie Dudorov gehörten zum Kreise der angesehenen Professoren. Sie hatten ihr Leben zwischen guten Büchern, ausgezeichneten Denkern, guter Musik, gestern, heute und in Zukunft guter Musik verbracht. Und sie wussten nicht, dass ein mittelmäßiger Geschmack ein größeres Unglück ist als jede Geschmacklosigkeit. Sie ahnten auch nicht, dass die Vorwürfe, mit denen sie Jura Zhivago überhäuften, mit Freundschaft nichts zu tun hatten, sondern nur verrieten, dass sie freier Gedanken unfähig waren. Wie ein schwerfälliger Karren nahm jede ihrer Unterhaltungen, war sie erst einmal in Schwung geraten, einen schlimmen Verlauf. Sie vermochten nicht aufzuhören. Sie redeten, bis sie auf ein Hindernis stießen und sich daran verletzten. Dudorov war gerade aus seiner ersten Verbannung nach Sibirien zurückgekehrt. Man hatte ihn in alle seine Rechte wieder eingesetzt und ihm erlaubt, seine Vorlesungen an der Universität wieder aufzunehmen. Nun ließ er seine Freunde an den Empfindungen, Seelenzuständen leiden, aber auch am Gewinn dieser Zeit teilnehmen. Aufrichtig und ohne alle Heuchelei. Seine Worte waren nicht von der Feigheit oder von einer unlauteren Absicht eingegeben. Er sagte offen und ehrlich, dass die Begründungen der Anklage gegen ihn, seine Behandlung im Gefängnis und im Arbeitslager und nach seiner Freilassung, besonders aber die Gespräche mit dem Untersuchungsrichter, ihm eine Lehre gewesen seien. Der Mann hatte ihm die Augen geöffnet und ihn politisch umerzogen und er müsse sagen, es sei ihm jetzt vieles klar. Und als Mensch sei er gewachsen. Gerade weil Dudorovs Ausführungen nichts weiter waren als abgedroschenes Geschwätz, bewegten sie Mischa Gordon. Er nickte zu allem, was Dudorov sagte, und er war vollkommen einverstanden. Gerade das Starre, das Formelhafte, das allzu leicht Verständliche griff ihm ans Herz. Und die bequeme Allgemeingültigkeit dieser Plattitüden hielt er für ein Zeichen von Universalität. Dudorovs tugendsame Reden entsprachen durchaus dem Geiste der Zeit. Die Unfreien pflegen ihre Unfreiheit immer zu idealisieren. So war es im Mittelalter gewesen. Auch die Jesuiten hatten so gerechnet. Jura kannte den politischen Mystizismus der sowjetischen Intellektuellen. Und er ertrug ihn nicht. Die Trivialität, die Scheinheiligkeit empörten ihn aufs Äußerste. Aber er verbarg es meistens vor seinen Freunden. Ich muss gehen. Seid mir nicht böse, man erstickt hier. Ich muss an die Luft. Aber die Luftklappe ist doch offen. Ich bin nicht schuld daran, dass dieses Zimmer so eng ist. Such mir ein anderes. Ach, schon gut, Mischa, ich gehe ja schon. Wir haben auch genug geredet für heute. Es ist mir übrigens nicht leicht gefallen, deinen Bericht über deine Verbannung anzuhören, Dudorov. Du bist also gereift. Sie haben dich umerzogen. Du kommst mir vor wie ein Pferd, das erzählte, wie es sich selbst durch die Manege geritten hat. Ich muss für Dudorov Partei nehmen. Du bist es nicht mehr gewöhnt, menschliche Worte zu verstehen. Sie erreichen dich einfach nicht mehr. Das kann schon sein, Mischa. Leb wohl. Halt! Wir lassen dich nicht gehen, ehe du nicht einsiehst, dass du dich ändern musst. Du musst Klarheit in dein Leben bringen. Wenigstens Klarheit in dein Verhalten zu Tonja und Marina. Sie sind Frauen. Lebewesen fähig zu empfinden und zu leiden und nicht tote Ideen, mit denen du herumwerfen kannst. Außerdem ist es eine Schmach und Schande, dass ein Mensch wie du so verkommt. Wach auf, raffe dich auf. Versuche wenigstens zu begreifen, was in der Welt geschieht und lege deinen Hochmut ab, diese ganze unerlaubte Anmaßung uns gegenüber. Du musst deine Tätigkeit als Arzt wieder aufnehmen. Du musst arbeiten. Und darauf soll ich dir antworten? Schön. Hör also zu. Es wird alles sein Ende haben. Bald. Ein gutes Ende. Ihr werdet sehen. Nein, bei Gott, ich versichere euch, es wird alles gut werden. Ich habe den Willen zu leben. Durchaus. Und das heißt doch wohl, dass ich der Vollkommenheit entgegenstreben, mich emporschwingen, den Gipfel erreichen will. Nein, lacht nicht, ich meine es ohne Ironie. Die Zeit ist nicht gut für Ironie. Ich freue mich, Gordon, dass du dich für Marina verwendest, wie du früher immer für Tonja Partei ergriffen hast. Aber ich bin ja gar nicht uneins mit ihr. Wir leben in Frieden miteinander. Ich lebe mit allen Menschen im Frieden. Und was Tonja betrifft, mein Schwiegervater und Tonja scheinen zu wissen, dass ich mit Marina zusammenlebe. Ich selber habe ihnen nichts davon geschrieben. Sie müssen es von anderer Seite erfahren haben. Vor Jahren haben wir uns manchmal geschrieben. Doch dann haben sie mir plötzlich nicht mehr geantwortet. Kein Wort mehr. Aber neuerdings erhalte ich wieder Briefe aus Paris. Sie schreiben mir alle, sogar die Kinder, warme, herzliche Briefe. Irgendein Widerstand scheint beseitigt zu sein. Vielleicht hat sich in Tonjas Leben etwas geändert. Vielleicht hat sie einen Menschen gefunden. Ich wünschte es ihr. Und wenn ich einen Brief bekomme, antworte ich Ihnen natürlich. War es das, was ihr wissen wolltet? Am Tage darauf erschien Marina mehr tot als lebendig bei Mischa Gordon. Ist Jura bei Ihnen? Nein. Hat er denn nicht zu Hause übernachtet? Nein. Dann wird er bei Dudorov sein. Bei Dudorov ist er auch nicht. Ich war schon dort. Wo kann er denn stecken? 2 Tage lang wichen Gordon und Dudorov nicht von Marinas Seite. Sie fürchteten sich, sie allein zu lassen. Sie suchten nach Jura Zhivago, aber es war alles vergebens. Am 3. Tag erhielten sie einen Brief von Jura. Er bat sie um Verzeihung, dass er ihnen Unruhe und Sorgen bereitet habe, aber er beschwor sie, ihre Nachforschungen nach ihm einzustellen. Sie würden zu nichts führen. Er schrieb, er wolle eine Zeit lang allein sein, um nachzudenken. Sobald er aber sicher sei, dass er einen Ausweg gefunden habe, einen Ausweg aus seinen Gedanken und aus seinem Leben, das er genauso verurteile wie sie, werde er zu Marina zurückkehren. Jura hatte dem Brief Geld beigelegt. Die Summe ging weit über seine Verhältnisse und setzte seine Freunde in Erstaunen. Trotz seiner Bitten stellten sie die Suche nach ihm nicht ein, aber sie fanden ihn nicht. Jura war bei seinem Bruder Jevgraf Zhivago, den er einige Zeit zuvor auf der Straße getroffen hatte. Jevgraf nahm ihn in seine Wohnung, er versorgte Jura mit Geld und machte Anstalten, ihm einen guten Posten an einem Krankenhaus zu verschaffen. Er tat alles, um ihn zu retten, und Jura ließ es geschehen. Juras Zimmer lag nach Süden hinaus. Das Fenster öffnete sich auf die Dächer der Häuser, die einem Theater gegenüberlagen. Weit hinten, hoch über Ochotny, stand die Sommersonne, die die engen, düsteren Gassen blendend überstrahlte. Eine ungeheure Lebhaftigkeit hatte Jura ergriffen. Sein Bruder besorgte ihm Bücher, Papier. Und in wenigen Tagen hatte Jura aus seinem Zimmer eine Werkstatt der Begeisterung, der Unvernunft, der Einsichten und Entdeckungen gemacht. Alles glückte ihm. Er las, schrieb, dachte fieberhaft, er schrieb. Er begann damit, alle seine alten Arbeiten, die ihm noch in der Erinnerung waren, niederzuschreiben. Seine Gedanken, seine Gedichte und alle die Bruchstücke, die er zusammentrug, behandelten ein Thema, die Stadt. Es kann nicht bestritten werden, dass der Plan, den er hegte, nicht deutlich zu erkennen ist. Aus allen Winkeln seines Wesens trug er zusammen, was er fand. Aber er kam nicht mehr dazu, sein geheimnisvolles Thema auszuführen. Ende August 1929 sollte er seinen Dienst im Botkin-Krankenhaus antreten, das damals noch Militärkrankenhaus hieß. Er hatte wenig Glück auf diesem ersten Wege zu seiner Arbeitsstelle. Es war ein heißer Morgen, ein Gewitter drohte und der Straßenbahnwagen, in dem er saß, war defekt und blieb jeden Augenblick stehen. Bald war ein Bauernkarren mit seinen Rädern im Gleis stecken geblieben und versperrte die Durchfahrt. Bald war unterhalb des Wagens oder auf dem Dach ein Isolator schadhaft, sodass es einen Kurzschluss gab und irgendetwas knatternd verbrannte. Das unglückselige Gefährt verursachte eine Verkehrsstockung. Leute aus anderen Straßenbahnen, die nicht wussten, was den Aufenthalt verursacht hatte, stiegen in Juras Wagen. Sie glaubten, auf diese Weise Zeit sparen zu können. Ein ungeheures Gedränge entstand. Und es war Jura, als müsste er ersticken. Er saß am Fenster. Ein Blitz zuckte auf, der Donner rollte. Das Gewitter brach aus. Jura fühlte, wie ihm plötzlich übel wurde. Er kämpfte die Schwäche nieder, stand auf, versuchte, das Fenster zu öffnen. Aber seine Anstrengungen waren vergeblich. Man rief ihm zu, dass das Fenster gar nicht aufzumachen sei. Da er aber immer noch gegen seinen Anfall ankämpfte und ein Gefühl der Beklemmung und Angst ihn erfasst hatte, begriff er gar nicht, dass die Worte ihm galten, verstand ihren Sinn nicht. Er riss und riss an dem Fensterriemen. Endlich ließ er ihn los und bahnte sich mit einer ungeheuren Anstrengung einen Weg durch die Menge im Mittelgang. Man wollte ihn nicht durchlassen und beschimpfte ihn, aber er drängte weiter, sprang ab, machte einen Schritt auf der Straße, einen zweiten, taumelnd noch einen und brach auf dem Pflaster zusammen. Was bleibt von einem Manne, der sein Leben verloren hat? Wir überspringen den Tag, an dem man Jura nach Hause trug. Marina war wie von Sinnen, als sie ihn sah. Sie schrie auf und warf sich zu Boden, und als sie nicht mehr schreien konnte, flüsterte sie, und das Flüstern erstickte sie fast. Wir überspringen den Tag. Er ist vergangen. Am nächsten Tag war Marina ruhiger. Ihr Schmerz war einer dumpfen Niedergeschlagenheit gewichen. Der Tote lag mitten im Zimmer, und viele Menschen drängten sich um seinen Sarg und starrten ihm ins Gesicht, Freunde und Fremde. Unter den Fremden fielen ein Mann und eine Frau auf. Sie drängten sich nicht vor, um dem Toten nahe zu sein. Es war, als hätten sie ein seltsames Recht auf ihn, als wären sie an diesem Tode beteiligt. Aber nicht, weil sie ihn zu verantworten hätten, sondern in anderer Weise. Sie waren mit diesem Tode versöhnt. Nur wenige kannten diese beiden Menschen. Andere errieten, welche Bewandtnis es mit ihnen habe. Die meisten beachteten sie nicht. Aber als sie ins Zimmer getreten waren, dieser hochgewachsene Mann mit den schmalen, durchdringenden Kirgisenaugen und die Frau mit ihrer mühelosen Schönheit, hatte man ihnen scheu Platz gemacht. Jetzt saßen sie an der Wand des Zimmers und flüsterten miteinander. Wie kommt es, dass Sie hier sind? Das wundert Sie, Jewgraf Zhivago. Ich wusste doch, dass er in Moskau war. Ich habe ihn gesucht, überall. Und als ich sein Haus gefunden hatte und erfuhr, dass er verschwunden war und niemand wusste, wohin, da habe ich auf ihn gewartet. Die Haustür stand offen, als ich gestern kam. Die Wohnungstür, die Zimmertür. Ich trat ein. Und so sah ich ihn wieder. Mein Bruder hat mir gesagt, Sie erwarteten ein Kind von ihm, als Sie ihn verließen, Larissa. Ja, Jewgraf Zhivago. Ich erwartete ein Kind von ihm, als ich ihn verließ. Sie wendete sich ab. Einen Augenblick später stand sie auf, trat an die Seite des Toten und starrte ihn an. Oh, diese Liebe. Sie hatten einander geliebt. Aber nicht von Leidenschaften entflammt, wie es heißt. Sie liebten einander, weil alles ringsum es so gewollt hatte. Die Erde unter ihren Füßen hatte es gewollt, der Himmel über ihren Köpfen hatte es gewollt, und die Bäume und die Wolken wollten es auch. Und immer, auch in den bewusstlosen Augenblicken der Liebe, hatten sie gewusst, dass diese Liebe der Welt angehörte und nicht Ihnen. Jetzt sind wir wieder beisammen. Wir sollten uns wiedersehen. Oh Gott, Jura, denk nur. Jetzt haben wir wieder etwas, was uns beiden gehört. Dein Ende. Mein Ende. Wir haben wieder etwas, was unabänderlich ist. Und so, wie es ist. Und auf das Nackte und Unabänderliche haben wir uns doch immer verstanden. Die fremde Frau hatte ihre Hand auf die Brust des Toten gelegt. Und ihre Lippen bewegten sich. Man starrte sie an, aber niemand hörte die Worte. Das zärtliche, rasche Geflüster, als flüsterte der Wind im feuchten, seidigen, vom Regen verwirrten Laub. Leb wohl, mein Geliebter, leb wohl, Juro, mein rascher, fließender Fluss. Du hast mich belogen damals im Schnee. Wäre ich ohne dich gefahren. Aber davon weißt du nichts mehr. Du hast mich belogen, ich weiß, Jura, ich weiß, du wolltest mich retten. Aber es ist über deine Kraft gegangen. Und jetzt ist es zu Ende. Und ich bin hier. Schau, Jura, ich bin hier. Die Worte gingen und flüsterten dahin. Und ihre Lippen bewegten sich lautlos. Plötzlich hob sie den Kopf und erschrak. Alle starrten sie an. Sie fuhr sich schnell mit der Hand über die Augen, trat zurück und ging rasch zur Tür hinaus. Lara blieb eine Woche bei Jefgraf Schiwago. Sie half ihm die Papiere ordnen, die man auf Jura Schiwagos Tisch gefunden hatte. Danach verließ sie das Haus und kehrte nicht mehr zurück. Es hieß später, sie sei auf der Straße verhaftet worden. Als Frau des Revolutionärs Strelnikow. Und sie starb oder verschwand, niemand weiß wie, ohne Namen, vergessen, eine Nummer in einer verlorenen Liste, in einem der Konzentrationslager im Norden. Was bleibt von einem Manne, der sein Leben verloren hat? Wir überspringen die Zeit, 14 Jahre. Sie lässt sich leicht überspringen, wenn sie vergangen ist. Es war im Kriege, im nächsten Kriege, der in Polen begann und in Berlin zu Ende ging. Und es war 1943, 14 Jahre nach dem Tode Jura Schiwagos. Und es war am Rande einer der unzähligen Straßen, die an die Front führten. Zwei Offiziere aus demselben Regiment standen vor einem jungen Mädchen am Straßenrand, das Uniform trug. Was hast du ihm da gesagt? Sie wollten wissen, wer ich bin. Und da habe ich es Ihnen gesagt. Der ältere der beiden Offiziere nickte ihr zu. Er schaute ihr noch einmal in das stupsnäsige, grobe, doch unter dem groben, fast liebliche Gesicht. Er nickte ihr zu und ging mit seinem Freunde weiter. Hast du alles verstanden, was sie gesagt hat? Mischa Gordon nickte. Er hatte alles verstanden, Wort für Wort. Und während er zugehört hatte, ohne zu atmen, war ihm bewusst geworden, dass er kein Wort dieser Geschichte je wieder würde vergessen können. Ich habe die ganze Zeit über an ein Gedicht denken müssen. Wir haben es damals in der Schule auswendig gelernt. Weißt du noch? Wir, Russlands fürchterlicher Jahre, Kinder. Ich hatte es ganz vergessen. Ich habe kein einziges Mal mehr an diese Zeilen gedacht. Bis jetzt nicht. Mischa Gordon hörte nicht zu. Er sah noch immer das Gesicht dieses Mädchens vor sich. Du kennst sie? Ja. Es ist Tatjana Schiwago. Sie heißt nicht Schiwago. Sie ist trotzdem Tatjana Schiwago. Jura hat nicht gewusst, dass er ein Kind von ihr hatte. Von Lara Antipova? Ja. Lara hatte sie zu einem Bahnwärter in die Pflege gegeben, als sie nach Moskau zurückkehrte, um zu Juras Tode zu spät zu kommen. Sie gingen weiter und die Geschichte, die sie vor einer halben Stunde gehört hatten, verließ sie nicht mehr. Die Stimme des Mädchens hallte in ihren Ohren, lieblich und schrecklich zugleich. Und wieder hörten sie diese Geschichte vom Tode des Bahnwärters, von der Nacht, in der er und sein Sohn von einem der vielen Marodeure des Bürgerkrieges ermordet worden waren und wie die Bahnwärtersfrau in ihrer Todesangst den Verstand verlor und wie es gekommen war, dass sie, das Kind, als einzige entkam. Sie war hinausgelaufen in die Nacht hinaus und an der Schranke hatte sie einen Güterzug angehalten. Und die Soldaten, die in dem Zuge gewesen waren, waren in das Haus eingedrungen und hatten den Mörder umgebracht. Wieder und wieder hörten sie in ihren Ohren die Stimme, schrecklich und lieblich zugleich. Könnt ihr euch denken, dass ich nicht mehr ins Haus gegangen bin? Nicht mehr zurück? Ich lief vor zur Lokomotive und der Zugführer schaute zum Fenster raus. Und ich bat ihn, Genosse Onkelchen, nimm mich mit, bat ich ihn. Nimm mich mit, Genosse Onkelchen. Und sie nahmen mich mit und führten mich fort. Und es kamen immer mehr Kinder zusammen aus den Feldern ringsum. Und mit ihnen, ach, wo bin ich mit ihnen nicht überall gewesen? Um die Welt sind wir gefahren. Glaubt mir's, ist nicht gelogen, um die halbe Welt. Wo sind wir nicht alles gewesen? Da habe ich die Freiheit kennengelernt. Das Glück und die Freiheit. Es ist wahr, es gab nicht nur Glück. Es gab auch viel Schlimmes. Und sie fingen uns ein und steckten uns in eine Korrektionsanstalt. Doch das war viel später. Damals aber, mit all den Kindern, haben wir das Glück kennengelernt. Nach der Not und im Elend unserer Kinderzeit. Die Offiziere hatten gemerkt, dass sie sich von ihrem Trupp weit entfernt hatten. Sie kehrten um. Wir, Russlands fürchterlicher Kinder. Weißt du, wie es weitergeht? Nein. Ich habe es vergessen. Es stimmt auch nicht mehr. Es war nur so ein Gedicht. Und als wir es auswendig lernen mussten, damals in der Schule, sagt man uns ja auch, wir müssten es bildlich verstehen, in übertragenem Sinne. Es war richtig. Die Kinder, von denen da die Rede ist, waren ja keine Kinder, sondern Dichter und Revolutionäre. Die russische Intelligenz. Und die fürchterlichsten Jahre waren nicht fürchterlich. Es waren nur ahnungsvolle Ängste. Jetzt aber sind die Kinder Kinder und ihre Ängste sind grauenhaft. Was bleibt von einem Manne, der sein Leben verloren hat? Wir überspringen die Zeit, noch einmal 5 oder 10 Jahre. Sie lässt sich leicht überspringen, wenn sie vergangen ist. Es ist 1948 oder 1950 oder 53, wer weiß. Es ist ein Sommerabend. Die Freunde Jura Zhivagos sitzen am offenen Fenster und unter ihnen liegt das unabsehbare abendliche Moskau. Mischa Gordon blätterte langsam in Juras Papieren, die Jewgraf Zhivago ihm vor Jahren gegeben hatte, und hing seinen Gedanken nach. Auch der Freund schwieg. Unter ihnen lag Moskau. Die Stadt, in der Jura sein halbes Leben verbracht hatte. Aber dieses Moskau schien ihnen in diesem Augenblick nicht der Schauplatz, sondern die Heldin der langen Geschichte zu sein, deren Ende an diesem Abend verdämmerte. Es war Frieden. Der Krieg und der Sieg hatten die Klärung der Dinge und die Freiheit nicht mit sich gebracht, auf die sie so lange gehofft hatten. Doch das war jetzt nicht wichtig. Die Ahnung der Freiheit lag in der Luft. Und sie allein hatte die historische Bedeutung all dieser Nachkriegsjahre ausgemacht. Den altgewordenen Freunden am Fenster wollte es scheinen, als sei sie jetzt da, die Freiheit. Als sei gerade an diesem Abend die Zukunft angebrochen. Eine tiefe Beruhigung füllte ihre Liebe zu der heiligen Stadt Moskau, zur Welt. Und dabei war ihnen, als gäbe das Buch in ihren Händen diesem Gefühl Halt und Bestätigung. Mischa Gordon blätterte. Der Handlungsablauf längst schon ausgedacht, und unausweichlich ist des Weges End. Ich bin allein. Rings um mich Pharisäer. Das Leben, Leben ist kein Gang durchs Feld. Der alte Mann wendete die Seite, aus dem Fenster schauend, in das ersterbende Licht. Ich bin am Ende, du aber lebst. Und der Wind, weinend und klagend, wiegt Wald und Haus. Nicht einzeln jede Fichte, sondern sie alle zusammen mit der ganzen endlosen Ferne, wie Segelboote vor Anker schaukeln in der Bucht. Nicht aus Übermut oder zielloser Wut, sondern im Kummer, dir Worte zu finden für ein Wiegenlied. Was bleibt von einem Manne, der sein Leben verloren hat? Dr. Zhivago von Boris Pasternak, aus dem Russischen von Reinhold von Walter. Hörspielbearbeitung Ernst Schnabel. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Gerd Westphal, Juri Zhivago, Ludwig Krämer, Lara, Joanna Maria Gorwin, Tonia, Lola Mütel, Pascha, Klaus-Jürgen Wusso, Komarowski, Paul Hoffmann, Tatjana, Ingeborg Christiansen, Mischa, Rudolf Birkemeier, Marina, Vera Peterson, Jeff Graf, Heinz Schacht, Dudorov, Helmut Peine, Hausmeister Harry Grünecke und viele andere. Regie Otto Kurt. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem RIAS Berlin und dem Südwestfunk aus dem Jahre 1958.